Erster sprich einen älteren Mann nicht hart an, sondern ermahne ihn freundlich wie einen Vater, während du jüngere Männer wie Brüder behandelst. Zweiter behandle ältere Frauen mit dem Respekt einer Mutter und jüngere Frauen wie Schwestern, wobei du immer auf vollkommene Reinheit achten musst. Dritter, du sollst diejenigen Witwen ehren und unterstützen, die wirklich einsam sind und keine andere Hilfe haben. Vierter, wenn eine Witwe jedoch Kinder oder Enkel hat, müssen diese zuerst lernen, ihre eigene Familie zu unterstützen, weil das Gott gefällt. Fünfter, eine Witwe, die wirklich allein ist, setzt ihre ganze Hoffnung auf Gott und betet Tag und Nacht beharrlich um seine Hilfe. Sechster, eine Witwe, die aber nur nach Vergnügen lebt, ist geistlich gesehen schon tot, obwohl sie körperlich noch am Leben ist. Siebter, du sollst diese Regeln in der Gemeinde bekannt machen, damit die Gläubigen ein Leben ohne Tadel führen können. Achter, wenn jemand nicht für seine eigenen Verwandten und besonders für seine Hausgenossen sorgt, hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Neunter, eine Witwe sollte nur dann in die Liste der Unterstützten aufgenommen werden, wenn sie mindestens 60 Jahre alt ist und ihrem Ehemann treu war. Zehnter, sie muss für ihre guten Taten bekannt sein, wie zum Beispiel die Erziehung von Kindern, Gastfreundschaft oder die Hilfe für Menschen in Not. Elfter, jüngere Witwen solltest du jedoch nicht auf die Liste setzen, weil sie oft den Wunsch verspüren, wieder zu heiraten und sich von Christus abzuwenden. Zwölfter, dadurch ziehen sie Kritik auf sich, da sie ihr ursprüngliches Versprechen der Treue gegenüber Christus gebrochen haben. 13. Außerdem gewöhnen sie sich oft an die Faulheit und laufen in den Häusern herum, wobei sie klatschen und sich in fremde Angelegenheiten einmischen. 14. Deshalb möchte ich, dass jüngere Witwen wieder heiraten, Kinder bekommen und ihren Haushalt führen, damit der Feind keinen Grund zur Lästerung findet. 15. Es sind nämlich schon einige Witwen vom richtigen Weg abgekommen, weil sie nun lieber dem Satan folgen. 16. Wenn eine gläubige Frau Witwen in ihrer Verwandtschaft hat, soll sie diese selbst versorgen, damit die Gemeinde nicht unnötig belastet wird. 17. Die Ältesten, die ihre Aufgabe als Leiter gut erfüllen, verdienen doppelte Anerkennung, besonders wenn sie sich intensiv dem Predigen und Lehren widmen. 18. Denn die Schrift sagt, dass man einem Ochsen beim Dreschen das Maul nicht verbinden darf und dass ein Arbeiter seinen Lohn verdient. 19. Akzeptiere eine Klage gegen einen Ältesten nur dann, wenn sie durch die Aussagen von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. 20. Diejenigen, die sündigen, sollst du vor der ganzen Gemeinde zurechtweisen, damit auch die anderen Respekt vor Gott bekommen. 21. Ich fordere dich vor Gott und Jesus Christus ernsthaft auf, diese Regeln ohne Vorurteile und ohne Bevorzugung einzelner Personen einzuhalten. 22. Lege niemandem zu voreilig die Hände auf, um ihn für ein Amt zu weihen, damit du nicht für die Sünden anderer verantwortlich wirst. 23. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm wegen deines Magens und deiner häufigen Krankheiten auch ein wenig Wein zu dir. 24. Bei manchen Menschen sind die Sünden sofort sichtbar, noch bevor sie vor Gericht stehen, während sie bei anderen erst später ans Licht kommen. 25. Genauso sind auch die guten Taten oft sofort erkennbar, und selbst wenn sie verborgen bleiben, können sie nicht für immer versteckt sein.